Jeder weiß mir eines. Zittre ich, der niemals zitterte von ihm, hat er schon hilflos scheinen, nicht denn noch überwältigt. Meines irdischen Bluts an eure Werke, ihr ruft sie.